1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben. Wir sind wieder da. Ich hoffe, ihr auch. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, bitte anrufen 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier jetzt live zu unterhalten? Die erste Anruferin heute Nacht heißt Dana. Dana ist 37. Hallo Dana. Hallo. Um was geht's bei dir, Dana? Bei mir geht's um Folgendes, und zwar hat mir mein Mann vor ein paar Wochen erzählt, oder unter Tränen, unter schweren Tränen erzählt, dass er sich in einen Mann verliebt hat. Mhm. Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? 11 Jahre. 11 Jahre. Habt ihr Kinder? 2. Wie alt sind die Kinder? 7 und 10. Ja. 11 mittlerweile. Ja. Ja. Wie hast du reagiert? Ich habe eigentlich so reagiert, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat. Also sprich, mir das angehört, ganz ruhig, nicht geweint, eigentlich keine Reaktion gezeigt. Und erst Stunden, viele Stunden später, also er hat es mir irgendwie in der Nacht um 12 gesagt. Und um 5 Uhr in der Früh bin ich dann aufgewacht, oder ich habe eh nicht geschlafen, aber oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich dann zusammengebrochen. Und die nächsten Tage war dann so, dass ich eigentlich aus Weinkrämpfen und Ding nicht mehr rausgekommen bin. Und die Kinder ja da waren, ich mich ja nicht so gehen lassen konnte. Also ich konnte nicht so weinen, wie ich wollte eigentlich. Und ja. Ich bin dann wie am nächsten Tag, also um 7, 8 Uhr Semmeln kaufen gegangen und war 2 Stunden weg, war in der Kirche, bin heulend durch die Gegend gelaufen, also eigentlich wie eine leicht verrückte. Was hat er denn näher so erzählt? Er hat sich in einen Mann verliebt. Seit wann geht denn das schon so? Das geht, also es sagen wir mal so, im August sind die zusammengekommen. Mhm. Die kannten sich irgendwie mal ganz kurz letztes Jahr oder so, da war aber nichts. Die haben sich dann erst irgendwie in diesem Jahr mal wieder getroffen, eben weil der bei einer Autofirma arbeitet und wir ein neues Auto brauchten und so weiter und so fort. Ist der andere Mann schon länger so in der schwulen Szene aktiv? Ich denke schon. Also mir hat mein Mann mal irgendwie so nebenbei erzählt, dass er erfahren hat, er hat halt über den gesprochen, also als eben Bekannten, wie er über alles immer so gesprochen hat, er hat immer alles erzählt und weiß der Teufel, und hat halt dann mal so nebenbei erwähnt, dass der eben, haha, hihi, der ist schwul. Ach so irgendwie. Mhm. Und das war für ihn ja nie ein Thema. Er kannte ganz viele Schwule, also was heißt, er kannte ganz viele. Ja. Ist das zum ersten Mal, dass dein Mann sich in einen Mann verliebt hat? Ja, ja. Er hat auch vorher noch keine sexuellen Erfahrungen mit einem Mann gesammelt? Nein, er hat eigentlich gar keine sexuellen Erfahrungen, außer mit mir. Wie alt? Ach so, er hat gar keine sexuellen Erfahrungen, außer mit dir. Wie alt ist dein Mann? Auch so alt. Auch 37? Ja. Mhm. So, das hat er dir jetzt vor ein paar Wochen gestanden. Genau, also unter schweren Tränen und ja. Ich habe gedacht, er hat, weil er sich im Bauch gehalten hat, ich habe eher gedacht, dass er irgendwie Krebs oder irgend sowas, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich verliere ihn. Er hat das gestanden, hat er das mit einem Ziel getan, nämlich sich von dir zu trennen, oder hat er das einfach nur so auf den Tisch gelegt? Nein, auf gar keinen Fall trennen, das ist ja eben auch so eine Sache. Lass mich noch eine Frage fragen, bevor du weiter sprichst. Ja. Er hat sich verliebt. Hat der andere Mann sich in ihn auch verliebt? Ja. Ja. Das heißt, da läuft auch eine geheime Beziehung, lief eine geheime Beziehung eine Weile. Ja. Ja. Genau. Haben die denn mittlerweile auch noch gar nicht miteinander geschlafen? Das weiß ich nicht, aber ich denke definitiv. Doch, haben sie natürlich. Das schon. Mhm. Weil ich auch eben gesagt habe, dass mich das am meisten trifft, dass sein Herz dabei hängt. Ja. Also das ist ja eigentlich das, was... Also nur Sex wäre gar nicht so schlimm gewesen für dich? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube... ist natürlich auch schlimm, aber wenn das Herz dabei ist, ist viel dramatischer, gebe ich dir recht. Mhm. Eben, weil ich muss dazu sagen, er hat mich seit 21 Jahren auf Händen getragen. Mhm. Das heißt, ich war mir seiner Liebe so extrem sicher, dass ich eigentlich ihn, ich habe ihm nie gesagt, wie sehr ich ihn liebe und habe ihm eigentlich auch nicht wirklich gezeigt, weil ich in einer so einer hochnäsigen Art fast schon im Nachhinein unterwegs war, dass ich da... Du hast es als Selbstverständlichkeit genommen, ne? Richtig. Ja. Wie stellt er sich das denn jetzt in Zukunft vor? Ja, das kann ich dir sagen. Und zwar ist es so, ich muss jetzt dazu sagen, wir waren 21 Jahre immer zusammen. Er hat auch hier bei mir oder hier in der näheren Umgebung gearbeitet. Mhm. Jetzt seit Anfang des Jahres ist es einfach so, dass er einen Job gekriegt hat, der ganz, ganz super toll bezahlt ist und auch ganz ihm Spaß macht und ganz toll ist, aber der ist 2 Stunden von hier entfernt. Ja. Das hatten wir natürlich uns nur noch am Wochenende. Am Anfang, wie er heimgekommen ist, durch die 2 Kinder, ich die ganze Woche gestresst und eigentlich selber bedürftig irgendwo, habe ihn nicht freudig empfangen. Und für ihn war das einfach die Bestätigung, dass ich ihn nicht mehr so, dass ich ihn nicht liebe oder er nur nebeneinander herläuft. Wie stellt er sich das jetzt vor? Wie er sich jetzt vorstellt? Wie soll es weitergehen? Er möchte die Familie oder uns auf gar keinen, oder mich nicht verlieren. Wie ich ihm gesagt habe... Wie stellt er sich das vor? Er will dich nicht verlieren, er will den Mann aber auch nicht verlieren. Nein. Also eigentlich kann man sagen, er will am Wochenende ganz normal nach Hause kommen. Ja, und die Woche über mit dem Mann zusammen sein. Die Woche mit dem Mann, der wohnt auch 2,5 Stunden von ihm entfernt. Mhm. Also sprich, er sieht diesen Mann einmal in der Woche. Ja. Hat mir, wie er es mir gestanden hat, gesagt, er möchte... er hat diesem Mann gesagt... Die Familie steht über alles. Er wird ihn nie ganz haben, weil seine Familie das Wichtigste ist. Aber er will diesen Mann auch nicht aufgeben wegen der Familie. Für die Familie. Nein, das nicht. Aber er will aber auch diesen Mann nicht, er will diesen Mann nicht aufgeben, weil er sich nicht verleugnen möchte. Verstehe. So, jetzt stehst du vor der Tatsache, er mutet dir zu, ich habe einen Freund, den ich sogar liebe, den ich verliebt bin. Aber ich will auch mit dir, meiner Frau und meinen Kindern zusammen sein. Was denkst du dazu? Was denke ich? Ich bin tief verzweifelt. Ich heule eigentlich nur, stehe total neben mir, drehe mich im Kreis nach einer Lösung, weil... Was wäre für dich eine Lösung? Es gibt keine. Das ist ja das Schlimme. Wenn ich mich entscheide gegen ihn, also sprich ihn wegschicke, geht es mir schlecht. Wenn er am Wochenende kommt, geht es mir schlecht. Wir albern rum, sag ich mal, um nicht an das Thema ranzukommen. Mhm. Er sagt, er möchte den Spaß, den er mit mir hat, nie missen. Also den Spaß in Form von mal weggehen. Wir lachen total viel miteinander. Das ist ja das Schlimme. Ich meine, das ist ja für ihn natürlich auch wieder eine sehr komfortable Situation. Er nimmt sich beides. Richtig. Und mutet beiden Partnern wiederum den anderen Partner zu. Er mutet seinem Freund dich zu und er mutet dir seinen Freund zu. Ja, also seinem Freund mutet er eigentlich nur zu, dass er die Zeit nicht hundertprozentig für ihn hat. Also die Frage ist, wie lange der Freund das mitmacht. Natürlich. Ja? Ist mir auch. Es ist jetzt so, entweder stehe ich es durch, in Anführungszeichen, und warte, bis der Freund sagt, hey, mir ist das zu wenig, dann müsste sich mein Mann irgendwie entscheiden. Mhm. Oder ich sage, nee, geht nicht. Ich mache das jetzt schon viele, viele, viele Wochen und ich merke halt immer wieder, wie dass mich das Wochenende oder wenn er dann geht oder wenn ich mit ihm telefoniere und es ist besetzt bei ihm und ich weiß, er telefoniert mit ihm, mich das runterzieht. Ja. Ich glaube ja, Dana, dass man das auf Dauer nicht aushält. Glaube ich auch. Ich glaube, dass man auf Dauer das nicht schafft. Nee. Sicherlich wäre, wie du gerade auch schon gesagt hast, eine reine sexuelle Geschichte vielleicht eher zu irgendwie zu handeln, dass man sagt, okay, Schwamm drüber, hat mit uns nichts zu tun. Ja. Aber hier geht es ums Herz. Ne? Genau, und das ist das, was mich halt noch so wahnsinnig... Es ist ja völlig egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Das könnte ja auch eine Frau sein. Genau dasselbe ist das. Er sagt halt auch... Er hat eine Tür geöffnet und dazu muss er stehen. Er hat, wie er das jetzt festgestellt hat, dass er im August mit ihm zusammengekommen ist, Wochen gebraucht, um sich einzugestehen. Er lag abends im Bett, er hat nicht mehr und hat gesagt, ich bin schwul, bin schwul. Bis er das irgendwann mal über die Lippen gebracht hat, ist... Ja, sagt er, ich bin schwul oder sagt er, ich bin bisexuell? Nein, er sagt, ich bin schwul. Ach, er sagt sogar, ich bin schwul. Eben. Das heißt, so an Sexualität zwischen euch beiden ist dann auch gar nicht mehr groß zu denken. Nein, nein, nein. Ach so. Nein. Ich dachte jetzt, er wäre so auf der Bi-Schiene und wollte jetzt beide Welten so genießen. Nein, nein, nein. Das macht das Ganze noch dramatischer, finde ich. Das macht es noch dramatischer. Ja. Dann finde ich, dass er, wenn er sich so klar jetzt schon geäußert hat, dann finde ich fast eine Zumutung, dass er sagt, ich will dich so auch weiterhaben wie bisher. Ja, und all die Vorteile. Genau. Dann müsste er konsequent sein und sagen, okay, dann müssen wir unsere Ehe als Ehe auflösen und eine freundschaftliche Ebene finden, auch wegen der Kinder, und ein ganz neues Leben organisieren. So ungefähr ist auch seine Haltung, würde ich fast sagen, wegen den Kindern, freundschaftlicher Ebene. Er hat mir auch seine Freundschaft mehr oder weniger angeboten. Du hast ihn als Ehemann ohnehin verloren. Ich weiß nicht. Wenn er das so klar gesagt hat, dann glaube ich das auch so hart ausdrücken zu können. Ich weiß es nicht, inwieweit er sich da hundertprozentig sicher ist. Ja, aber ich glaube, dass das schon ein großer Schritt für ihn war, das zu tun. Dann ein weiterer großer Schritt, das dann auch zu sagen und jetzt auch weiter dazu zu stehen. Also das würde ich schon sehr ernst nehmen. Ich würde an deiner Stelle, Dana, das mir noch eine Weile angucken und ganz scharf und intensiv in mich reinhorchen. Halte ich das aus? Geht das? Nee, ich mache das schon so eine Weile. So, und dann würde ich an deiner Stelle irgendwann sagen, pass mal auf, es geht so nicht. Wir müssen einen anderen Modus finden, eine andere Regelung. Ich schaffe es nicht. Ja, ja. Das ist die einzige, finde ich, wenn auch für dich schmerzhafte Geschichte, aber... Weißt du, er ist ja noch im April, Mai, Juni, hat er mir gesagt, er kommt mit Schmetterlingen im Bauch nach Hause. Mhm. Am Wochenende. Könnte auch Lüge gewesen sein. Nein, nee. Nein, definitiv nicht. Der ist so brutal ehrlich. Denkst du denn darüber nach, wie oft er vielleicht schon früher so ganz latent an Männer gedacht hat? Ja. Ja. Wäre durchaus möglich. Mhm. Nein, falsch. Nein. Wie auch immer, Dana, wie gesagt, ich würde mir das noch eine Weile anschauen und dann würde ich darauf bestehen, dass eine neue Regelung gefunden wird. Also ich bin ja jetzt dauernd, weil ich mich ja so im Kreis drehe, habe ich mir gedacht, weil ich es nicht mehr kann, ich kann es nicht mehr aushalten, dass ich habe ihn ja schon mal weggeschickt am 8. Dezember. Hm. Dana, mir läuft ein bisschen die Zeit weg. Ja. Ich habe dir meine grobe Richtung gesagt, was ich machen würde, was ich finden richtig gut fände. Ich kann dir gerne anbieten, dass wir dich nochmal zurückrufen. Ja. Ja, machen wir es so? Ja. Okay, dann legst du bitte auf und wir melden uns nochmal bei dir. Also das heißt dann nicht mehr über den Sender, sondern halt nur über das Telefon. Ne? Ganz genau. Gut. Okay, alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und wenn ihr mailen wollt, domian@wdr.de. Hier ist Charlie. Charlie ist 57. Hallo Charlie. Ja, guten Abend oder guten Morgen. Ja. Charlie, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist meine Angst. Deine Angst? Vor was? Ich habe vor gut 1,5 Jahren im Hals und unter der Zunge habe ich so Schmerzen gehabt, vor allen Dingen, wenn ich Schokolade gegessen habe. Mhm. Und das ging mal weg, kam mal wieder und ging wieder weg. Und im März letzten Jahres habe ich auch einmal keinen Geschmack mehr auf der Zunge gehabt. Mhm. Und dann bin ich zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gegangen und er sagte zu mir nach der Untersuchung, Sie haben ein Neoplasma. Was ist das? Zungengrund und hinten und hat mir sofort eine Überweisung ins Krankenhaus gegeben. Erklär mir kurz, was das ist. Ja, ich habe ein Buch nachgelesen, also so ein Ärztebuch, meist bösartiger Tumor. Ja. Und ich habe dann gesagt, ja, ich gehe da hin und bin nie hingegangen. Hast du ihn denn, du hast es hinterher im Buch nachgelesen, hast du ihn nicht spontan gefragt, was ist das, was Sie da gesehen haben? Ja, Neoplasma. Okay, aber hat er es dir nicht richtig erklärt? Der hat es zu mir gesagt, dass der hat gar nichts zu mir gesagt. Er sagt, gehen Sie ins Krankenhaus, ich kann Ihnen nicht helfen. Das sind Fachleute, die werden Ihnen schon helfen und Sie gehen als Sieger aus dem Krankenhaus raus. Sie gehen als Sieger aus dem Krankenhaus raus. Sag mir nochmal, unter der Zunge hast du das? Also ich kann es selber nicht nachvollziehen, aber er sagt im Zungengrund, so hat er sich ausgedrückt. So, Darm und Zungengrund. Ja, also wenn ein Arzt sich so kryptisch äußert, ich kann Ihnen nicht helfen, gehen Sie in ein Krankenhaus, Sie gehen als Sieger heraus, finde ich einen komischen Arzt, der hätte es eigentlich näher erklären müssen, aber wie auch immer. Bist du dann ins Krankenhaus gegangen? Nein. Nein? Bis heute noch nicht. Und das war letztes Jahr im März. Wie bitte? Du hast so lange dich nicht behandeln lassen? Nein. Und die Gefahr besteht, dass das ein bösartiger Tumor ist, den du in der Zunge hast? Das ist ja mein Problem. Warum gehst du nicht in dein Krankenhaus? Weil ich Angst habe. Ich habe zwei Freunde verloren, die sowas ähnlich haben. Die sind gestorben, nachdem sie im Krankenhaus waren. Ja, aber es wird ja nicht besser, indem du nichts tust. Ja, ich habe meine Lebensgefährtin, die verzweifelt ja fast. Ich habe immer wieder Ausreden gefunden. Was ging ja los? War im Sommer, war die Fußball-Europameisterschaft. Ich dachte, das gucke ich mir noch an, danach gehe ich ins Krankenhaus. Ja. Dann kam auch die Olympiade, da habe ich gesagt, danach gehe ich. Und immer so weiter und so weiter und so weiter. Jetzt kam Weihnachten, habe ich gesagt, ja, nach Weihnachten. Da kam Silvester, ja, nach Silvester. Da habe ich am 8. Januar Geburtstag, da habe ich gesagt, da tue ich mir auch noch mit. Und jetzt hat sich das Ding bemerkbar für dich verändert im Mund? Ja, ganz dramatisch. Ich kriege den Mund noch auch so weit auf, dass ich gerade noch zwischen vielleicht 3-4 Millimeter Platz habe, für eine Suppe zu schlürfen. Aber ich höre das gar nicht. Ich kriege den Mund gar nicht mal richtig auf. Also, ich höre das gar nicht. Also beim Sprechen höre ich das nicht. Ja, nee, Domian, sprech mal, wenn du den Mund ganz weit klein aufmachst. Das geht auch. Das geht. Das geht. Will ich jetzt gerade mal nicht vorführen. Hier sehe vielleicht ein bisschen albern aus, aber ich will es ja mal glauben. Das geht. Ja. Und deswegen hat der Mitarbeiter schon gesagt, ja, aber Sie können ja noch gut reden. Ja, genau. Ja. Das geht, wenn man nur ganz wenig aufmacht, kann man sprechen. Deswegen, es darf keinen falschen Eindruck erwecken. Also ich kriege den Mund wirklich nicht mehr auf. Dieses Gewächs, was immer es auch sein mag, ist so weit gewachsen, wie du es gerade jetzt geschildert hast, dass der Mund... Ich habe ein Gefühl im Mund und vor allem, dann kommt ja die Säure hinzu. Nicht nur, dass ich keinen Geschmack mehr habe, dann hast du einen säuerlichen Geschmack im Mund, ja. Mhm. Und wie ernährst du dich? Ja, sicher merke ich das. Nee, wie ernährst du dich? Ja, mit Suppe. Nur mit Suppe? Ja, meine Lebensgefährtin macht mir, sie kauft immer Markknochen und Rindfleisch und kocht mir dann eine ganz kräftige Brühe von. Und dann hole ich mir aus der Apotheke diese Zusatznahrung, Astronautennahrung. Die von der kann man sich eigentlich normal auch ernähren, wenn man nichts mehr trinken kann oder nichts mehr essen kann. Ja. Und die tue ich noch zusätzlich zu mir, weil da sind Vitamine drin und so weiter. Ist natürlich eine teure Angelegenheit. Ja, natürlich. Das ist eine Ernährung für sehr schwer kranke Menschen, was du da zu dir. Ich bin fassungslos, Charlie, was du da machst. Ich auch. Mein gesunder Menschenverstand sagt mir, du bist bekloppt, ja, aber wenn es soweit ist, ich habe schon so oft zu ihr gesagt, morgen gehe ich. Da kriege ich eine Panikattacke, dann fange ich an zu schwitzen, ich zittere. Hm. Ich kann da nicht hingehen. Also, kann mir helfen. Ja, habe ich jetzt ehrlich gesagt kein Verständnis für. Ja. Du spielst mit deinem Leben. Du hast deine Freundin, der tust du das an. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast. Ja, die leidet darunter. Hast du Kinder? Gewaltig. Hast du Kinder? Nee. Na gut, aber du hast deine Freundin und die leidet da enorm drunter. Enorm, ja. Dein gesunder Menschenverstand sagt dir, dass du mit jedem Tag, den du wachtest, vielleicht deine Chancen verschlechterst. Ja, aber es nützt mir ja nichts, wenn ich trotzdem mich nicht überwinden kann, dahin zu gehen. Wie viele Versuche hast du denn schon gemacht? Das klingt mir so, als hättest du dich noch nicht genug in den Hintern getreten. Ich habe mir noch nie einen Versuch gemacht, weil ich es immer wieder versucht habe, mit Ausreden, ja morgen, nächste Woche und so weiter. Was machen wir denn jetzt? Das geht ja nicht so weiter. Es ist ja nun gar keine Diskussion. Es ist keine Diskussion. Am liebsten würde ich jetzt zu dir fahren und dich ins Auto packen und wenn du rumzeterst, das ist ja mir so völlig egal und wir fahren dann. Ich habe meine Freundin auch schon gesagt, ich gebe dir K.O.-Tropfen, da bringen wir dich ins Krankenhaus, ja. Aber ich schreie nachts vor Schmerzen manchmal. Aber es ist nur nachts. Tagsüber geht's. Dann spüre ich, hab's auch mal ein bisschen. Ich habe ständig Schmerzen, aber nachts sind sie ganz extrem. Ja. Und ich habe jetzt angefangen und trinke jeden Abend Alkohol. Ja, ich habe heute Abend auch Alkohol getrunken. Ja, also aber pass mal das auf, wirkt gar nichts mehr. Stopp. Bei allem Verständnis für Angst, Phobien und so, hier ist Schluss. Hier ist absolut Schluss. Ich habe da kein Verständnis mehr für. Ja, Domian, aber es gibt da Leute, die haben Angst vor Spinnen, andere haben Angst. Ja, aber hier geht's um dein Leben. Oder Angst vor, in einen Turm zu gehen. Ja, aber hier geht es um... Lässt sich lieber erschießen, ehe sie da hochgeht. Himmel, hier geht es um dein Leben, um deine Gesundheit. Um dein Leben geht es hier. Naja, ist mir klar. Aber wie soll ich mich überwinden? Es geht einfach nicht. Und ja, das stimmt. Dann lieg zu Hause und stirb, Charlie. Ja. Ja, was soll ich dir denn anderes sagen? Ja, du hast ja recht. Ich weiß ja auch, dass mein Verstand sagt, du hast recht und ich weiß genau, was ich falsch mache. Aber wie soll ich mich überwinden, dahin zu gehen? Dann beauftrage deine Lebensgefährtin, dass sie mit einem Arzt spricht, dass man dich abholt und dir vorher eine Beruhigungsspritze gibt. Das haben wir alles probiert. Sie sagt ja jetzt, sie sitzt ja neben mir. Sie sagt ja auch... Sitzt neben dir? Ja. Magst du vielleicht mal ein paar Worte mit mir eben sprechen? Ja, ich gebe sie dir mal. Ja, sehr gerne. Ja, hallo. Hallo, mit wem spreche ich? Brigitte Lautwein. Mit der Brigitte. Ja. Brigitte, ich weiß nicht, ob du mitgehört hast, was ich gerade zu Charlie gesagt habe. Ja. Ich bin wirklich fassungslos und kann dich komplett verstehen. Du musst doch mit deinen Nerven völlig am Ende sein. Bin ich auch. Ich kann kaum noch eine Nacht schlafen, weil er jedes Mal vor Schmerzen brüllt. Ja. Du hast... Ich habe schon mit Ärzten gesprochen, die sagen, alles, das muss mit seinem Einverständnis passieren. Natürlich. Ah, ja. Du hast schon mit Ärzten gesprochen, mit einem Hausarzt schon. Oder mit irgendjemandem? Ich war schon hier im Krankenhaus, ich war schon bei meinem Hausarzt, alles nur mit seinem Einverständnis. Was er nicht gibt, weil er Angst hat. Ja. Ja. Ist das ja eine komplett absurde Situation. Ja. Wie denkst du denn, wie das jetzt weiterläuft? Ich weiß es nicht mehr. Er ist schon zusammengeklappt. Wir waren abends weg. Da kam Krankenwagen, Notarztwagen. Also ich war echt. Aber das wäre mich gefreut. Ich habe gedacht, jetzt ist genau, er im Krankenhaus. Genau, das wäre doch die Chance gewesen, genau. Ja, ja. Ich war total gut drauf, habe gedacht, das ist die Chance. Mhm. Und was macht er? Er verweigert das. Ich finde es wirklich furchtbar. Ich finde es auch krass. Mir fehlen wirklich die Worte. Also ich finde auch schlimm, dass er dir das antut. Er ist ja für sein eigenes Leben selbst verantwortlich. Ja. Aber wie lange seid ihr ein Paar schon? Seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren. Und ist eine gute Beziehung? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, na gut. Das ist jetzt sehr überschattet durch diese Angelegenheit. Ja, logischerweise. Das heißt, du hast, wenn ich das recht verstanden habe, jetzt alle Register gezogen. Du weißt nicht mehr, was du machen sollst. Ja, ich bin ratlos. Brigitte, gib ihn mir bitte nochmal. Ich hoffe, dass ich nochmal vielleicht auch ein paar Worte, dass ich ihn erreichen kann. Ich versuche es nochmal. Tschüss, Brigitte. Ja, tschüss. Ciao. Ja, hallo. Pass auf, Charlie, du bist für, das habe ich gerade zu Brigitte gesagt, du bist für dein Leben verantwortlich. Ja. Wenn du sterben willst, vielleicht sogar sehr jämmerlich sterben ich willst. Ich will nicht sterben. Ja, aber offen, das scheint aber der Fall zu sein. Pass mal auf, Domian, wenn ich dir mal ein Beispiel geben darf. Wie ich meine Situation sehe, ist natürlich vielleicht jetzt ganz banal oder auch interessant. Ich habe mal in einem alten Schwarz-Weiß-Film gesehen, dass es war entweder ein Gasballon oder ein Zeppelin, wo Leute unten das Seil halten mussten. Und einer hat nicht losgelassen. Nach 2 Metern hätte der noch abspringen können. Nach 5 Metern wäre es schon gefährlich gewesen. Nach 10 Metern hätte er schon tot sein können. Der hat nicht losgelassen. Der hing an dem Seil. So kommst du hier vor. Bis das auf 150 Meter war. Da konnte er sich nicht mehr festhalten. Da ist er abgestürzt. Und so habe ich das Gefühl, die Angst. Ich verstehe. Hat mich immer mehr. Ich verstehe. Charlie, wir müssen ja nicht drüber reden. Ich erahne, dass du da in einer Angstfalle drin steckst. Ja. Das erahne ich schon. Das musst du mir auch nicht weiter erklären. Und das nehme ich auch sehr ernst und das glaube ich dir auch. Das ist ja, dass du auch in einer dramatischen Falle drin hängst, das verstehe ich auch. Ja. Aber es muss ja jetzt ein Ausweg gefunden werden. Ja. Es muss ein Ausweg gefunden werden, sonst wirst du vielleicht so dramatisch krank, dass du wirklich dein Leben auf das Spiel setzt. Ja. Wenn du es jetzt nicht schon getan hast. Ich weiß es. Es muss eine Möglichkeit überdacht werden. Das, was Brigitte mir gerade erzählt hat, als die da reinkam, als du zusammengebrochen warst, das wäre ja die Chance gewesen, dass du ins Krankenhaus gehst. Ja, ich war im Notarzt, also ich war im Krankenhaus. Du hast es nicht gewollt. Und ich habe gesagt, es geht mal wieder besser, ich gebe ja. Was denkst du dir, wie es weitergehen soll? Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß es nicht, gibt's nicht. Ich weiß es nicht, gibt's nicht. Ich weiß, weil ich nicht drum herum komme. So. Irgendwann. Ja, nicht irgendwann. Jetzt, morgen früh. Morgen früh. Dann, weißt du, Charlie, um diese Panik und diese Angst zu überwinden, wäre es wirklich sehr, sehr hilfreich, und das hat Brigitte ja schon auch ein bisschen vorgefühlt, wenn man dich abholen käme, dass du wirklich eine Valiumspritze oder weiß ich was bekommst, damit du erstmal ein bisschen einschlummerst und das gar nicht so mitkriegst. Damit die erste große Angsthürde überwunden ist. Ja. Das wäre zumindest so eine Idee, die ich jetzt spontan habe. Wir werden jetzt im Hintergrund auch nochmal ein bisschen überlegen, was wir da noch machen können. Aber das Ziel muss sein, dass du aber sowas von schnell in ein Krankenhaus kommst, dass wir gar nicht drüber reden, wie schnell. Ich habe es gerade ja schon versucht, ansatzweise zu sagen. Du bist für dich alleine verantwortlich. Da könnte man irgendwann sagen, okay, dann ist es halt so. Aber du hast eine Verantwortung deiner Freundin gegenüber. Deiner Partnerin. Ja, ich weiß das. Das tut mir am meisten leid. Ja, so. Ich werde dich jetzt mal gleich mit meiner Psychologin nochmal verbinden. Erwarte dir jetzt keine Verständnisgeschichten, sondern es geht jetzt darum, dass wir eine Strategie überlegen, wie du ins Krankenhaus kommst. Ja. Ne? Das ist das Ziel, nicht das Ziel. Deswegen habe ich auch angerufen, weil ich einfach nicht mal selber weiß. So, das habe ich jetzt auch so verstanden. Sonst hättest du auch gar nicht angerufen, weil dir ja auch klar war, wahrscheinlich, wie ich reagiere darauf. Ja, ja. Ja, so. Es muss irgendwann einen Punkt kommen, und dazu musst du dich einfach disziplinieren, dass du dich so sehr einmal überwindest, dass es dir wirklich eigentlich eiskalt den Rücken runterläuft. Aber stell dir einfach immer vor, wie jämmerlich es vielleicht demnächst sein kann mit dir, welche Schmerzen du hast. Ja, ich habe auch immer Angst, dass sie mir die Zunge rausschneiden. Das ist die größte Angst, um mich davor drücke. Charlie, über was reden wir? Es kann sein, dass du in einem halben Jahr gar nicht mehr lebst. Weißt du? Ich weiß ja nicht, was das ist. Vielleicht ist es aber was ganz Harmloses, was man relativ schnell beheben kann. Aber es kann auch was anderes sein. So, jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich. Das heißt, Heide ruft dich nochmal zurück. Und dann hoffe ich aber so schnell wie möglich, dass was passiert. Ja, ich danke dir und... Charlie, Grüße. Ich hoffe... Was hängen bei mir. Ich hoffe sehr. Ich würde mich über eine Rückmeldung in den nächsten Wochen nochmal sehr freuen von euch. Das würde ich auf jeden Fall machen, wenn. Sehr gerne. Wenn ich dann gut aus der Sache rauskomme. Genau. Lieber Charlie, wir melden uns gleich immer bei dir. Legst du bitte auf. Gut. Tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer. So. Hier ist Marc und Marc ist 39. Guten Morgen, Marc. Schönen guten Morgen. Hallo, Marc. Um was geht's bei dir? Ja, um was geht's bei mir? Ich habe eine Tochter, die ich seit über 5 Jahren nicht mehr gesehen habe. Ich habe die zuletzt gesehen, als sie 8 Monate alt war. Mhm. Habe mich mit meiner Freundin damals in einem Rosenkrieg getrennt. Die Entfernung hat es leider am Anfang, ja, wir hatten gedacht, wir bekommen das alles hin. 500 Kilometer Entfernung, ich fahre dahin, sehe meine Tochter. Sie hat mir dann aber versucht, immer wieder eins auszuwischen, indem sie einfach die Treffpunkte nicht eingehalten hat, nicht mehr erreichbar war. Das heißt, ich bin 1000 Kilometer immer umsonst gefahren, ohne meine Tochter zu sehen. Ja. Ja, das habe ich dann zigmal mitgemacht und habe dann irgendwann für mich eine Entscheidung getroffen, die ich heute extremst bereue. Ich habe meiner Familie und allen, die dazugehören, meinen ganzen Freunden verboten, dieses Thema nochmal in den Mund zu nehmen und habe den Kontakt komplett abgebrochen. Mhm. Und das war vor circa 5 Jahren. Ich habe mich nie losgelassen. Klar, die Kleine ist ungefähr jetzt auch, ne, du hast es gerade gesagt, die ist so ungefähr 5 auch. Sie ist jetzt 6 Jahre. Oder 6 Jahre alt, ja. Mhm. Genau, wird dieses Jahr 7. Und mein Vater hatte vor 5 Monaten einen Herzinfarkt und hat eben 5 Jahre nicht drüber gesprochen und hat jetzt gesagt, also er würde schon gerne die Enkeltochter nochmal sehen, bevor er stirbt vielleicht irgendwann. Also ihm geht's wieder gut, um Gottes Willen, meinem Vater geht's gut wieder. Du hast das aber ganz radikal gemacht. Du hast deiner gesamten Familie verboten, dieses Thema überhaupt anzusprechen. Niemand durfte darüber reden. Genau, also meine Tochter war kein Thema in unserer ganzen Familie und auch in meinem ganzen Freundeskreis nicht. Ja. Hast du denn... wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft damals? Nee, ich weiß es ja heute sicher, dass es nicht alle Möglichkeiten ist. Ich hätte Rechtsbeistand oder rechtliche Mittel oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Ich habe es einfach immer im Guten versucht und habe dann irgendwann gedacht, okay, sie macht mir das Leben zur Hölle. Und ich bekomme das überhaupt nicht in den Griff, auch mit den Gefühlen. Auch mit meinen Gefühlen nicht in den Griff. Du bist aber der amtlich eingetragene Vater des Kindes. Absolut. Das bist du. Ich bin unterhaltspflichtig, zahle meinen Unterhalt. Ja. Ich weiß auch ungefähr, wo sie lebt. Ich weiß nicht, wo sie wohnt, aber ich weiß ungefähr, wo sie lebt. Wie war denn damals das Ende? Hast du dann deiner Freundin irgendwie gesagt, ich will nie wieder was mit euch zu tun haben? Oder wie deine Ex-Freundin? Wie hast du es gesagt? Eigentlich unausgesprochen. Ich habe nicht mehr angerufen. Achso, du hast sie gar nicht mehr gemeldet? Nachdem ich 8 oder 9 Mal da oben, also sie versucht habe zu erreichen oder die Treffpunkte immer wieder angefahren bin und sie dann auf einmal nicht mehr da war. Ja. Und dann ist das eingeschlafen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich melde mich nicht mehr. Und sie hat gesagt, das musst du selber wissen. Und ich habe das auch so dann leider gemacht auch. Großer Fehler. Und weiß heute nicht mehr, wie ich den Weg zurückfinde, wie ich das Ganze angehe, ob ich ihr anrufe, ob sie mir den Hörer auflegt, ob ich direkt zum Rechtsanwalt. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie man den Weg zurückfindet. Du hast da sicher Sehnsucht nach deinem Kind, oder? Absolut. Und das Schlimme ist, ich habe seit ein paar Monaten, habe ich sie gegoogelt, meine Tochter. Wie, das geht schon? Und tatsächlich ist sie in einem Trampolinkurs. Ach so. Mit Bild. Mit Bild sogar. Und da habe ich zum ersten Mal nach 6 Jahren ein Bild von ihr gesehen. Das geht sehr zu Herzen, sicher. Und das war für mich nochmal ein Riesenschlag, ja. Deine Ex-Freundin, wie schätzt du die ein? Ist das eine Frau, mit der man schon auch, nachdem jetzt sich die Wogen geglättet haben, reden kann? Oder ist sie sehr nachtragend, hysterisch? Das ist jetzt die große Frage. Also sie war damals deutlich, oder sie ist jetzt noch jünger wie ich, deutlich jünger. Und wie alt ist sie denn? Sie müsste jetzt 27, 28. Naja, okay. 27. Und sie war damals einfach jugendlich und enttäuscht von allem, was passiert ist in unserer Beziehung. Und ich habe keine Ahnung, ob sie mittlerweile so weit ist. Aber sie hat ja auch den Schritt auf mich nicht zugemacht. Also ich bin mir eigentlich sehr unsicher. Ich würde jetzt also im ersten Moment... Bitte? Sie weiß ja, wo ich wohne. Also sie ist ja mittlerweile... Okay, aber vielleicht... Ja klar, sie weiß, aber du hast dann ja irgendwann gesagt, ich will jetzt nicht mehr. Und dann, was soll sie dann nochmal zu dir kommen und betteln? Ja, aber sie weiß warum. Sie weiß warum, ja. Ich will jetzt keine... Sie hat ja den Grund rausprovoziert, nicht ich. Also ja, die Schuld trägt sie definitiv auch. Sie hat auch eine große Schuld. Ich will das jetzt nicht kleinreden, definitiv. Ich weiß nicht, ich strecke davor zurück, jetzt gleich mit dem Rechtsanwalt zu kommen. Ihr seid beide verantwortlich für dieses Kind. Ihr habt das beide in die Welt gesetzt, dieses Kind. Vielleicht könnte man ja erstmal den gütlichen Weg versuchen. Hast du eine Möglichkeit, an die Adresse von deiner Ex-Freundin zu kommen? Ja, über die Unterhalts, über diese Stelle. Ich weiß gar nicht, ob die mir das aushändigen, aber ich weiß es nicht. Naja, wenn sie es dir nicht aushändigen, könntest du aber vielleicht diese Stelle bitten, dass sie etwas weiterreichen. Ich würde mich in aller Ruhe hinsetzen, als ersten Schritt, als ersten Versuch, um mal die ganze Zeit in einem Brief aufarbeiten. Vielleicht auch, was heißt vielleicht, dann auch darin beschreiben, dass ihr vielleicht beide damals große Fehler gemacht habt, aber ich würde mich dann auf meine Fehler beschränken, um ihr keine Vorwürfe zu machen und einfach an das gemeinsame Verantwortungsgefühl appellieren und ihr quasi die Hand reichen zum Frieden im Sinne und für das Kind, dass doch wieder vorsichtig ein Kontakt aufgebaut werden sollte zu dem Vater. Das würde ich erstmal versuchen. Es sind Jahre vergangen, vielleicht denkt sie mittlerweile auch anders. Vielleicht findet sie es auch schlimm, dass das Kind ohne den Vater aufwächst. Die ist jetzt in einem Alter, deine Tochter, wo sie sich auch schon fragt, was ist mit meinem Papa, wo ist der denn? Sie hat die anderen Kinder, die haben alle Väter um sich herum und sie nicht. Ja, vielleicht wäre das... Ich weiß auch, was mich halt wahnsinnig, wo ich mir überlege, ob ich überhaupt noch ein Recht einen rechtlichen, also nicht Recht im Sinne von, dass ich der Vater bin, sondern ob ich wirklich überhaupt das Recht noch habe, ein Besuchsrecht einzufordern nach so vielen Jahren, oder ob die sagen, sie haben sich 5 Jahre nicht drum gekümmert, dann haben sie das Recht jetzt eigentlich auch verloren. Das kann ich juristisch nicht beantworten. Ich kann es nur moralisch beantworten oder wie ich es einschätze. Ich finde ja, du hast einen Fehler gemacht und du solltest jetzt auch die Chance haben, den Fehler wieder gut zu machen. Und im Sinne des Kindes ist es allemal, wenn wieder ein Kontakt aufgebaut wird zu dem Vater. Versuch es doch erstmal auf dieser friedlichen Ebene. Also das mit dem Brief finde ich ganz gut, glaube ich, weil ich glaube, im Brief kann man einiges mehr darstellen, ohne, ja, genau, ohne in Konfrontation, ja, zu gehen. Ja, unbedingt. Einfach mal ein bisschen ein paar Worte schreiben und dann die Entscheidung. Ja, aber dann lasse ich die Entscheidung in ihrer Hand und weiß. Genau. Genau. Und schreibe keine Vorwürfe in den Brief rein. Nee, absolut. Gegen Sie. Habe ich auch keine. Ja, ja. Hast du einen guten Freund? Ja, absolut. Dann würde ich den Brief gegenlesen lassen von dem Freund. Ist immer ganz gut, wenn da nochmal jemand drüber guckt. Damit er auch wirklich gut, dass es ein guter Brief wird. Da habe ich auch einen ganz guten Freund, weil er ebenfalls in einer getrennten Beziehung, aber er hat ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Ex-Frau. Ah ja. Und sieht den Kleinen so oft er möchte eigentlich. Also die Abmachung. Und er hat mir eigentlich auch gesagt, du musst zurück. Also er hat jetzt erst wieder mit mir darüber geredet, weil ich ihm ja auch die letzten 5 Jahre verboten habe, dieses Thema jemals. Du bist aber auch krass drauf gewesen, muss ich ja sagen. Mann. Ich war extremst enttäuscht. Ich war. Ja, weil das deine besten Freunde. Naja, also versuch das mal so. Das mit den juristischen Sachen und mit einem Rechtsanwalt kann man immer noch machen. Der beste Weg ist eh der friedliche Weg. Okay. So werden wir es auch machen. Lieber Marc, toi, toi, toi, alles Gute, dass du dein Kind hoffentlich bald wieder siehst. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Und hier ist schon die Sarah. Und Sarah ist 24. Guten Morgen, Sarah. Hallo. Hallo. Sarah. Hallo. Hallo, du. Um was geht's denn? Es geht um meinen Freund und mich. Wir haben irgendwie seit 3 Jahren, also eigentlich seit 2 Jahren, diverse Probleme. Wie lange seid ihr zusammen? 3 Jahre sind wir zusammen. Ja. Und im ersten Jahr war alles super. Also es war alles super toll. Und im zweiten Jahr hat er halt angefangen, also wir haben uns quasi betrogen, beide. Mhm. Also ich weiß von ihm auch, dass er mich betrogen hat. Und er weiß auch von mir, dass wir uns betrogen haben. Und seitdem hat er ein großes Alkoholproblem. Seitdem? Wie bitte? Seitdem. Nein, also ich weiß nicht, ob er es vorher auch schon hatte. Also seitdem hat er halt das Alkoholproblem. Und er trinkt halt, er hat vorher immer Bier getrunken. Das ist auch gar kein Problem für mich gewesen. Aber seitdem er halt weiß, dass wir beide fremdgegangen sind, trinkt er halt jeden Abend bestimmt Goldkrone, eine halbe Flasche. Goldkrone? Ist das ein Schnaps oder was? Das ist Schnaps, das ist Cognac, ja. Ach so. Ja. Genau. Wie viel Mal bist du ihm fremdgegangen? Ich bin ihm 4 Mal fremdgegangen. Und wie viel Mal ist er dir fremdgegangen? Also ich weiß von ihm, dass er 6 bis 7 Mal fremdgegangen ist. Dann wäre er ja so fast quitt. Hättest du ja noch 3 gut. Ja, sicherlich, aber irgendwo ich verstehe nicht, will man das... Ich verstehe nicht, dass das dann der Auslöser bei ihm war, wo er doch auch fremdgegangen ist. Dass der Auslöser bei ihm war, dass du fremdgegangen bist, verstehe ich nicht so richtig. Mit dem Alkohol. Nein, also ich weiß nicht. Also ich bin zuerst fremdgegangen, das muss ich dazu sagen. Und das hat bei ihm wohl ausgelöst, dass er halt sich dann abends immer, also er ist arbeitslos, muss ich dazu sagen, und dass er sich dann halt immer den Kick gegeben hat, so wenn ich weg war mit meinen Mädels. Also ich habe halt sehr viele Freunde hier. Und wir sind immer weggegangen und er hat sich halt abends immer dann hingesetzt und dann dermaßen getrunken, wenn ich abends nach Hause gekommen bin, hat er mir voll die Vorwürfe gemacht und ich habe halt schon gesehen, was er getrunken hat, sagen wir so. Ne? Aber in der letzten Zeit seid ihr euch treu geblieben? Im letzten halben Jahr sind wir uns treu gewesen, ja. Und das soll von deiner Seite aus auch so bleiben? Es soll so bleiben, ja, sicherlich. Und von seiner Seite aus auch? Ja, soll so bleiben. Also ich bin auch wirklich davon überzeugt, dass es auch noch was werden kann. So, dann ist das Problem ist ja der Alkoholkonsum. Genau, also das Problem für mich ist der Alkoholkonsum, weil er das ja nicht lässt. Also ich habe ihm halt gesagt, dass wir halt eine Chance haben und so weitermachen möchten. Also ich will die Beziehung auch natürlich noch. Und ich habe ihm auch von jedem Mal erzählt, wo ich fremdgegangen bin. Und er hat mir von diesen Malen, die er fremdgegangen ist, auch erzählt. Darf ich mal fragen, warum du fremdgegangen bist? Ja, ich weiß nicht. Also ich brauche halt die Bestätigung. Also es ist für mich so... brauchen wir alle. Ja, sicherlich. Aber wo ich das erste Mal fremdgegangen bin, hat er mich dann halt zweimal betrogen. Und da habe ich mir so gedacht, naja, warum er und ich nicht? Mhm. Und da habe ich halt so gedacht, na gut, zahlt es ihm heim. Okay, jetzt brauchst du die Bestätigung nicht mehr? Nein, ich weiß nicht. Also jetzt momentan läuft alles gerade so gut. Also wir haben uns darüber wirklich ausgesprochen und es ist wirklich schön gerade im Moment. Und momentan ist für mich alles schick und ich brauche die Bestätigung nicht. Ja, nein. Wobei so schick ist es ja nicht, wenn er ständig zu in der Ecke liegt. Oder er liegt nicht in der Ecke, aber er ist benebelt. Er ist benebelt, genau. Und er macht mir halt auch Vorwürfe und er glaubt mir immer noch nicht, dass ich treu bin. Und er gibt sich halt auch richtig die Kante und ich kann da halt nichts gegen sagen, aber ich kann ihm halt auch nicht mehr sagen, als dass ich gar nichts mehr irgendwie mache, ja, weißt du? Von diesem Cognac, den du gerade da erwähnt hast, wie viel trinkt er da pro Tag? Also pro Tag, also naja, ich denke mal so eine anderthalb bis, ja, ein bisschen dreiviertel Flasche trinkt er schon. Also anderthalb Flasche Cognac am Tag? Und noch irgendwas dazu? Naja, Bier ist halt immer im Haus. Das ist schon dramatisch, finde ich. Ja. Das finde ich schon heftig. Ja, ich finde es auch heftig. Ihr wohnt zusammen, ne? Wir wohnen zusammen, ja. Aber dann fängt der morgens schon an zu trinken? Ich weiß es nicht. Also ich bin morgens halt unterwegs, ich muss ja auch arbeiten. Er ist, wie gesagt, arbeitslos und ich gehe halt immer... Na gut, aber Samstag, Sonntag, wie ist das da? Na, ich bin Samstag, Sonntag, also manchmal bin ich halt auch sonntags arbeiten. Ich weiß es nicht. Also wenn wir zusammen sind, trinkt er halt nichts. Also trinkt erst, bevor wir uns trennen, trinkt er halt nichts. Also dann ist er halt, sag ich mal, clean. Aber ich weiß halt nicht, wie er trinkt, wenn wir auseinander sind. Aber ich weiß, wenn ich zum Beispiel um 13 Uhr auf Arbeit bin, dann schreibt er mir halt Texte, wo ich schon merke, dass er was getrunken hat. Ja, und wenn du nach Hause kommst irgendwann abends, ist er Knülle. Ja, dann ist er... Und so geht das jeden Tag. So geht das fast jeden Tag. Ja, das ist nur alles weniger als schick, ne? Ja, das ist wirklich nicht schön. Aber ich liebe ihn. Und was soll ich machen? Du hast, gehe ich mal davon aus, ihm das klar schon sehr klar ins Gesicht gesagt, dass das ein Problem darstellt, diese Trinkerei? Also wir haben darüber gesprochen, dass es für mich ein Problem ist, wenn er so trinkt, ja. Aber so definitiv gesagt, dass es ein Problem für mich ist, habe ich ihm nicht, nein. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich habe Angst davor. Also ich habe Angst, dass er das nicht versteht, wie ich das sehe. Ja, da gibt es nicht viel zu verstehen. Wenn jemand sich jeden Tag die Kante gibt, ist das ein Drama. Ist das ein Drama für ihn persönlich und natürlich auch für die Leute, die eng an ihm dran sind. Ja, sicherlich. Das Problem, kein anderer mit. Ja, okay, aber du kriegst es ja mit. Ja, das heißt, er hat für sich auch überhaupt gar kein Schuldbewusstsein oder gar keinen... eine Einschätzung, dass er Alkoholiker mittlerweile ist? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich glaube nicht. Nein. Dieses, dass er so viel von dem Cognac trinkt, geht dann schon, ja, anderthalb Jahre oder wie lange? Ja, also ja, wie gesagt, seitdem wir ein Jahr zusammen sind, ja, seitdem geht es schon so. So, ja. Ich finde, dass das, was du zuallererst machen musst, ist, dass du den konfrontierst mit deinen Gefühlen, dass du das erstmal sehr schlimm findest. Ich würde ihn auch damit konfrontieren, dass ich ihm sagen würde, ich schätze dich als Alkoholiker mittlerweile ein. Und dass das der sichere Weg ist, uns noch weiter kaputt zu machen. Aber wie sage ich dir das? Indem du das genauso so genau wie ich es dir gerade gesagt habe. Sag es ihm knallhart ins Gesicht. Es bringt gar kein. Drumherum reden bringt gar nichts. Ja, das glaube ich, aber ich glaube, er rastet aus, wenn ich ihm sage, dass, also wenn ich ihm sage, ich glaube, du bist Alkoholiker, ich glaube, der rastet er aus. Was heißt ausrasten? Also ich weiß nicht, ich glaube, er dreht dann durch, also er glaubt, er wird alles abstreiten, weißt du? Was heißt durchdrehen? Würde der handgreiflich werden? Nein, das glaube ich nicht. Ja. Also, nee, das glaube ich nicht, nein. Gut, du leidest unter dem Zustand. Du machst dir Sorgen um deinen Freund, berechtigterweise. Ja, so, dann sag ihm das. Und dann gucken wir weiter. Ja. Und wenn sich sein Verhalten nicht verändert, wenn sich überhaupt nichts verändert, dann wirst du irgendwann ihm androhen müssen, dass du rausgehst aus der Wohnung. Ja, das ist halt schwierig. Also davor habe ich Angst. Also ich will auch nicht, dass wir uns trennen. Das ist halt mein Problem. Ja, aber du willst, dass dein Freund irgendwie wieder auf die Beine kommt. Ja, na klar. Ich will, dass wir genauso glücklich sind wie vorher. Wenn du Rücksicht auf ihn nimmst, Rücksicht auf diesen Alkoholkonsum, wirst du ihm nicht helfen. Ziehst du ihn noch weiter mit rein? Ja, das glaube ich. Aber ich habe halt auch Angst, dass er halt ausrastet, wenn ich ihm sage, wenn ich ihm wirklich ins Gesicht sage, dass er Alkoholiker ist. Lass ihn mal ausrasten. Solange er dir nichts tut, lass ihn ausrasten. Es ist schwierig. Ja, natürlich ist es schwierig. Natürlich. Sonst würden wir beide nicht uns darüber unterhalten. Ja. Aber es macht Sorgen, was du erzählst. Wie alt ist er? Er ist 33. 33. Und wie lange arbeitet er schon nicht mehr? Seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren. Hm. So. Und er trinkt jetzt seit einiger Zeit also so sehr. Nein, also er trinkt wirklich erst seitdem das mit uns so akut geworden ist. Na gut, das ist schon eine ganze Weile. So. Und wenn, es kann ja durchaus sein, dass sich das noch. Hast du denn den Eindruck, dass so in den letzten, sagen wir mal, im letzten halben Jahr das noch stärker geworden ist mit dem Trinken? Noch intensiv? Ich kann es nicht beurteilen. Weil du nicht dabei bist. Hm? Nee, ich kann es nicht beurteilen. Also, aber die Menge kannst du schon beurteilen. Also ich kann es beurteilen an der Menge, aber es gibt auch Abende, wo er wirklich dann, sag ich mal, nüchtern ist. Also wo es auch wirklich schön ist und das baut mich dann immer auch wieder auf. Hm. So, also ich dann auch wieder, ist gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Erstmal ein ganz klares Gespräch. Sage, wie du das empfindest und sage, dass das für dich keine Perspektive ist. Hm. Das ist dein gutes Recht in der Beziehung. Ja, natürlich, das verstehe ich auch. Ja. Aber ich hatte Angst davor. Ja, damit musst du leben mit der Angst. Da musst du gegen angehen, sonst bringt es nichts. Sonst wirst du nichts verändern. Das stimmt. Liebe Sarah, dann musst du jetzt mit ihm sprechen, so schnell wie möglich. Okay. Alles Gute wünsche ich. Das danke ich dir, Julian, dass du mir weitergeholfen hast. Ich hoffe. Ja, ich hoffe auch. Alles Liebe. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Und hier ist ein Mensch, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Chimel? Demile. Wie? Demile. Demile? Ja. Demile. Demile. Demile. Nein, nicht Demile. Cemile. Genau. Das ist sicher ein türkischer Name, oder? Nein, aus Kosovo. Aus Kosovo, ah ja. Ja. Cemile. Ja. Weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Also mein Thema ist, ich wollte meinen Freund vor die Wahl stellen, weil ich bin 7 Jahre mit ihm zusammen. 7 Jahre? Ja. Ja. Wir haben 3 Kinder. 3 Kinder schon? Ja. Und halt seine Familie akzeptiert das nicht mit uns. Obwohl ihr so lange zusammen seid, akzeptiert die Familie das nicht. Ihr seid aber nicht verheiratet. Nein. Ihr habt 3 Kinder, ihr seid seit 7 Jahren zusammen und lebt auch dann in einer Wohnung zusammen. Nein. Nein. Er lebt bei den Eltern. Er lebt bei den Eltern noch? Ja. Und du ziehst die 3 Kinder alleine auf? Genau. Die Kinder sind von ihm, alle drei? Alle drei von ihm, ja. Wie alt ist er? Der ist 25. Habt ihr aber früh mit den Kindern angefangen? Warum? Ja. Warum? Das ist damals so passiert. Ja, passiert nicht so einfach. 3 Kinder. Jung, naiv. Ja, Kondome kennen wir alle. Ja. Ne? Okay. Was ist mit der Familie? Was hat die Familie dagegen? Ja, die sind so halt altmodisch. Und die akzeptieren das halt nicht, weil ich auch keine Türkin bin. Achso, der Freund ist ein Türke. Genau. Mhm. Und ich bin ja selber auch Moslem, aber wollen das nicht. Und die Familie weiß aber, dass da 3 Enkelkinder sind. Von 2 wissen sie, von den dritten wissen sie noch nichts. Ach, sie wissen ja gar nichts von. Aber von den ersten beiden wissen sie schon. Ja, aber die wollen da trotzdem nicht. Wie oft seht ihr euch denn? Ja, der kommt so jeden Tag in der Mittagspause, wenn er Mittagspause hat, und Wochenende kommt er. Wie weit wohnt ihr auseinander? Ach, nicht weit. Das 10 Minuten ungefähr. Ja. Mit Auto. Aber das ist ja eine schlimme Situation für dich. Ja. Für dich, für euch, für alle, für die Kinder? Für alle, ja. Wie alt ist das älteste Kind? Der wird jetzt 6. Der wird schon 6? Ja. Und wundert der sich nicht, dass der Papa immer wieder weg ist? Ja, der kennt das. Der ist so aufgewachsen. Ja. Ich muss aber jetzt nochmal sagen, Cemile, ich verstehe nicht, wenn die Situation schon so schwierig ist und ihr so jung wart, dass ihr 3 Kinder in die Welt setzt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und jetzt gerade ist ein neues Kind geboren. Ja, vor 3 Monaten. Das verstehe ich nicht. Warum verhütet ihr denn nicht? Ja, ich wollte ja jetzt die beiden, also der erste war ja ein Unfall, die anderen beiden, ja, ich dachte, der entscheidet sich irgendwann mal für mich, aber ich habe ja noch nie vor die Wahl gestellt, weil ich weiß, wie es ist, weil ich hatte selber 4 Jahre keinen Kontakt zu meinen Eltern. Ich habe gefragt, warum ihr nicht verhütet. Ach so. Ja, ich, die beiden anderen beiden wollte ich ja. Also der erste war ein Unfall, die anderen beiden. Aber warum willst du, warum wolltest du die Kinder, wenn die Verhältnisse so unklar und so unsicher sind? Ja. Warum? Ich dachte, der entscheidet sich für mich. Das habe ich mir jetzt fast schon gedacht, dass du damit irgendwie Druck ausüben wolltest. Nein, das wollte ich nicht. Na, letztendlich ja. Na, letztendlich ja. Wenn du sagst, ich wollte, er entscheidet sich für mich, dann werde ich mal schwanger. Na, was ist das anders als Druck? So habe ich ihn ja nie vor die Wahl gestellt. Nein, aber so indirekt schon. Ich könnte es machen, aber habe ich nie gemacht, weil ich ihn auf eine Art auch verstanden habe wegen den Eltern. Weil ich hatte selber keinen Kontakt mit meinen Eltern, 4 Jahre lang. Was sagt er denn zu der Situation? Wie soll das denn weitergehen? Ja, er sagt hier, seine Eltern verstehen das nicht und bla und blub. Gut, das ist ja keine Neuigkeit. Ja. Wie soll es weitergehen? Ich weiß nicht. Ist er nicht manns genug, sich gegen die Eltern durchzusetzen? Na, scheint nicht. Was denkst du darüber? Fühlst du dich von ihm im Stich gelassen? Ja. In gewisser Weise, finde ich, hast du recht. Ja, aber richtig im Stich gelassen. Ja, ihr habt eine Familie und er kümmert sich nicht richtig und steht nicht dazu? Nö. Wissen denn seine Eltern, dass er immer wieder jeden Tag zu dir geht? Ich denke mal nicht. Das macht er auch noch heimlich. Das weiß ich nicht. Ich denke mal, die fragen den jetzt auch nicht so, aber die denken sich das so, dass er halt nicht da kommt. Wenn sie jetzt vom dritten Kind wissen, dann wissen sie auch, dass da was anderes ist. Haben die denn die anderen beiden Kinder schon mal gesehen? Die Eltern ja, von ihm? Ja, die waren schon da bei ihm. Ach so, das schon. Ja. Und die Kinder haben das Herz der Eltern auch nicht erweicht, aufgeräumt? Nee, mein Sohn ist jetzt 6, der war jetzt höchstens in den ganzen Jahren 6-mal da. Traurige Situation. Ja. Das heißt, wenn die Eltern zu euch stehen würden, wäre das natürlich eine große Hilfe. Ja. Würde denn dein Freund dann, wenn die Eltern ja sagen würden, auch dann wirklich zu dir kommen und zu dir ziehen? Ja. Glaubst du das? Ja. Oder kann es auch sein, dass er die Eltern als vorschiebt, als Argument? Nee, das glaube ich, weil ich weiß, wie das ist, wenn man in so einer schwierigen Situation aufwächst. Er hat Angst vor der Familie. Ja, die sind alt. Er sagt, wenn die sterben, dann könnte ich mir das nicht verzeihen, weil er ist ja schon mal zu mir gezogen. Ach so. Davor, wo ich mit meinem Sohn schwanger war, den ersten. Und dann standen sie tagtäglich vor meiner Haustür, haben sie ihn verfolgt und standen da und haben Terror gemacht. Und dann hatte die Mutter angeblich einen Herzinfarkt, dann ist er wieder nach Hause gegangen und so. Immer das gleiche Theater. Hm. Wie alt sind denn die Eltern? Ach, die sind, ich glaube, fast 70 beide. Ach so, alt schon? Ja, deswegen hat er ja Panik. Ja, ein bisschen jünger werden sein, wenn er erst 25 ist, dann, naja. Ja, also etwas älter, die Eltern, auf jeden Fall. Ja. Ja, was kann man da machen, Cemil? Ich weiß auch nicht. Vor allen Dingen, was kannst du da machen? Ich habe jetzt so lange Rücksicht auf die Eltern genommen. Ja. Also ich werde ihnen jetzt sagen, klipp und klar, entweder so oder gar nicht mehr. Also mittlerweile ist dein Gefühl in diese Richtung. Kann ich verstehen, finde ich auch. Ich finde auch, dass ich meine, das sind 7 Jahre, die ihr dieses Spielchen schon spielt. Ja. Und bei allem Respekt den Eltern gegenüber muss er sich doch zu seinem Leben bekennen. Und er muss doch auch so viel Mut haben zu sagen, das ist meine Familie, meine Kinder, meine Frau. Ja. Ich biete euch ich biete euch Freundschaft und Familienleben an, aber redet mir nicht da rein. Ne? Das müsst ihr eigentlich sagen. Der hat da oft schon gesagt, er liebt mich, aber die Eltern haben gesagt, niemals werden wir das akzeptieren. Also der Grund ist jetzt, weil du nicht... Und weil wir halt uneheliche Kinder haben. Mhm. Weil sie mich für eine billige Punkt halten. Ja. Traurig alles, sehr traurig. Ja. Aber ich kann das verstehen und finde auch richtig, wenn du sagst, irgendwann ist Schluss, entscheide dich. Ich finde, das ist eine richtige Einstellung. Ja. Auch für meine Kinder, das geht nicht, dass noch ein gutes Kind ohne Vater ist. Ich meine, meine Eltern denken ja, wir leben hier zusammen und keiner will das wissen, alles. Ach, deine Eltern denken, ihr lebt zusammen. Das ja, heißt, klar. Du spielst deinen Eltern auch ein Theater vor. Ja, was soll ich machen? Leben deine Eltern weit weg von dir? Nee, auch nicht. Nee, die leben auch hier in der Nähe. Also ist das alles auch schwierig? Wenn für die ist das selbstverständlich so, weil für meine Eltern ist wäre wie verheiratet. Ich meine, die haben das auch nicht akzeptiert. Ich hatte 4 Jahre keinen Kontakt zu denen. Also musst du ständig lügen, ne? Ja. Wie lange hast du keinen Kontakt zu denen? Zu meinen Eltern? Hm? 4,5. 4,5. Aber in den letzten Jahren, während die Kinder schon da waren, hattest du keinen Kontakt oder vorher? Nee, wo ich mit meinem Sohn schwanger war, bin ich damals einfach abgehauen, ohne nichts zu sagen. Ach so. War ich weg. Aber das haben sie dir vergeben? Ja. Das Verhältnis ist eigentlich zwischen dir und deinen Eltern gut. Genau, ja. Warum schenkst du denen keinen reinen Wein ein? Was soll ich denn sagen? Ja, sag denen das genauso wie mir. Da hast du wenigstens schon mal eine Lügenwelt weniger. Ja, aber dann sagen die zu mir, ja, deswegen bist du damals abgehauen und keine und drei Kinder und... Also du hast Angst vor Vorwürfen. Ja, genau. Ja. Wir hatten recht, hättest du auf uns gehört. Ja, verstehe. Jamil, da kann ich dir eigentlich als Außenstehender gar keinen großen Rat geben, außer dass ich dich ermutigen würde, all das auch dann durchzuziehen, was du gerade gesagt hast. Ja, das mache ich auch. Das finde ich schon. Du bist ja dann schon eine taffe junge Frau, wenn du da drei Kinder aufziehst und da musst du da halt alleine durch, weil das ist natürlich eine traurige Situation. Ich meine, ich komme ja sowieso jetzt die ganzen Jahre, bin ich schon alleine. Wenn er weg ist, dann ist er weg. Tut mir zwar leid für die Kinder, aber dann ist es eben so. So, und für alle weitere Zukunft schreiben wir mal das Wort Verhütung ganz groß. Ne, nee, ich bin sterilisiert. Ach so, wie? Ab jetzt? Nach dem? Ja, ich habe mich sterilisieren lassen. Ah, jetzt nach dem dritten Kind? Ja. Ah ja. Gut, dann kann da ja nichts mehr passieren. Nee. Also, dann für diesen schweren Weg, der da wahrscheinlich vor dir liegt, wünsche ich dir alles Gute, Jamil. Dankeschön. Darf ich noch jemanden grüßen? Ganz schnell. Ich wollte einmal meine Schwester grüßen, die hat immer zu mir gestanden, egal was war. Danke. Okay, alles klar. Jamil, alles Gute, tschüss. Jo, tschüss. Beate ist hier, Beate ist 41. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Beate, um was geht's bei dir? Ja, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, dreieinhalb und sechs Jahre alt und stehe jetzt auch davor und eigentlich vor einer Trennung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es machen soll. Also wie gesagt, ich fühle mich alleingelassen und weiß auch nicht, ist es der richtige Schritt oder soll ich noch warten oder... Wie lange bist du denn verheiratet? Acht Jahre. Acht Jahre. Mhm. 10 Jahre sind wir zusammen. Und warum überlegst du eine Trennung? Wir haben immer, also das erste halbe Jahr war es gut bei uns und ab da haben wir uns eigentlich immer gestritten. Ach. Also wir streiten uns ganz oft. Nur das erste halbe, ja. Erste Jahr, halbe Jahr hast du gerade gesagt? Ja. Und der Rest war nur Streit? Ja, oft. Und dann geht's wieder gut. Um was streitet ihr? Kinderkram. Immer so, jeder fühlt sich irgendwie nicht verstanden oder ich fühle mich immer alleingelassen, enttäuscht. Mhm. Und dann meckere ich natürlich bei ihm. Mhm. Ja. Und dann habt ihr das so lange ausgehalten miteinander? Ja, und das ist eben gesagt, und dann läuft's wieder gut. Wir sprechen uns aber nie aus. Und das Problem ist wieder, was ich jetzt immer sehe, wir können nicht miteinander sprechen und wir können auch nicht miteinander streiten. Wir können nicht miteinander sprechen. Wir haben auch schon eine Eheberatung gemacht. Mhm. Da fühlte er sich von verstanden, hat ihn bestärkt. Ja. Und jetzt stehen wir voreinander und wir sprechen nicht miteinander. Wir haben gar keine Chance. Das heißt, ihr könnt das nicht zum Ausdruck bringen, was euch bedrückt. Genau. Mhm. Dann frage ich dich zunächst mal, das Wichtigste, liebst du deinen Mann? Ja. Du liebst ihn noch? Ja. Obwohl ich jetzt immer, ich bin ins Typ, weil ich bald nicht mehr kann. Ich versuche meine Gefühle wegzudrücken. Und weiß manchmal schon gar nicht mehr, stimmt das, liebst du wirklich noch? Genau, das muss man natürlich dann immer fragen, ist das wirklich Liebe oder ist es irgendwas Seltsames, was da entstanden ist? Genau. Aber ich habe natürlich gesagt, Kinder und habe immer die Hoffnung gehabt auf die Familie und den Kindern zur Liebe. Weiß ich nicht, soll ich es machen oder soll ich es nicht? Und ja. Mhm. Nein, den Kindern zur Liebe solltest du es nicht tun. Wenn das nicht stimmig ist und wenn das nicht ehrlich ist, tut man das auch nicht den Kindern zu Liebe. Das hilft den Kindern auch nicht weiter. Ja, weiß ich auch vom Kopf. Genau, vom Kopf weiß ich. Könntest du mir ein paar gute Eigenschaften von deinem Mann sagen, die dir gefallen? Der hat mich zum Lachen gebracht. Der hat mich immer zum Lachen gebracht, das fand ich ganz toll. Er ist auch ein... Auch in letzter Zeit noch? Nein. Also ich habe ihn gesehen, war lieber auf den ersten Blick. Mhm. Gut, das liegt alles sehr lange zurück. Genau. Sagen wir mal so, die Eigenschaften, die dir auch in den letzten zwei, drei Jahren noch präsent sind? Wenn es bei uns gut läuft, dann ist es auch schön. Dann ist er ist ein guter Vater. Er ist auch dann, dann finde ich das in Ordnung so. Aber wie gesagt, für mich ist auch so die Ehe, wir sprechen nicht miteinander. Wir verbringen gar nicht viel Zeit miteinander. Mhm. Er ist viel weg. Also er hilft jedem. Ich finde immer, ich muss immer so meine Stellung. Sind wir als Familie wichtig? Mhm. Oder sind die anderen wichtiger? Und er sagt zwar immer nein, aber ich empfinde immer doch, weil der geht ja, der hilft allen anderen, der ist viel weg. Also, bist du sicher, dass er keine andere Frau hat? Nein, glaube ich jetzt nicht. Ich meine, einerseits wünsche ich mir das immer und denke mir, dann hätte ich vielleicht die Entscheidung noch eher. Ach so. Ja. Schlaft ihr miteinander noch? Fast nie. Fast nie? Nein. Mhm. Ich kann es auch nicht dann. Ich kann es auch nicht, wenn wir uns streiten. Mhm. Was ist seine unangenehmste Eigenschaft für dich? Er geht immer. Also wir können überhaupt keine Sprüche. Er geht einfach. Mhm. Und er geht einfach und wie gesagt, auch so, dann trinkt er ja auch mal Bier. Mhm. Also das kann ich auch nicht haben. Verstehe. Liebe Beate, meine Sendung ist jetzt vorbei. Ja, aber du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, danke. Das müssen wir ja noch vertiefen. Super. Bis gleich. Tschüss. In der Technik heute Nacht Gero Kuntermann. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Bye bye.